Zunächst Hans Stadelmeyers Xenien für kleines Orchester. 5 Sätze mit den Überschriften Ingresso, Elegia, Ballo, Notturno und Marcia. Christoph Poppen dirigiert das Münchner Kammerorchester im März 2001. Thank you. Musik von Hans Stadelmeier, Xenien für kleines Orchester. Wir hörten die fünf Sätze mit dem Münchner Kammerorchester unter Christoph Poppen in einer BR-Studioproduktion vom März 2001. Es folgt der Liederkreis für Mezzosopran und Klavier Opus 15 von Philippine Schick, fünf Ritornelle im Oktober 1982 mit der Mezzosopranistin Ildikó Faeser und der Pianistin Anna-Marie Hollo. Wie du jetzt mich nicht mehr. der Spiegel brach, doch jede seiner Perlen, als der ihn tropft, spiegelt noch dein Bild. Es ist Nacht und mein Herz kommt zu dir. Halt nicht aus, halt nicht aus. Die Mezzosopranistin Ildikó Feser und die Pianistin Anna-Marie Hollo im Oktober 1982 im Münchner Lehnbachhaus. Das war der Liederkreis Opus 15 von Philippine Schick nach Texten von Christian Morgenstern. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 ist die kommende halbe Stunde für die Sinfonie Nummer 7 von Karl Amadeus Hartmann reserviert, im November 1996 gespielt von den Bamberger Symphonikern, dirigiert von Ingo Metzmacher. Thank you. Thank you. Bamberger Sinfoniker, dirigiert von Ingo Metzmacher im November 1996 mit der Sinfonie Nummer 7 von Karl Amadeus Hartmann. Concerto Bavarese auf Bayern 2 in der kommenden guten halben Stunde, knapp 35 Minuten, mit Zeit für Hans-Werner Henze. Und zwar für sein Konzert Nummer 2 für Violine, Tonband, Stimmen und 33 Instrumentalisten. 6 Sätze in einer Aufnahme vom Juni 1973 mit Brandon Langbein, Violine und Stimme, Alan Evans, Stimme von Tonband, Robert Bateman, Stimme und der London Sinfonietta, dirigiert vom Komponisten Hans-Werner Henze. In any sufficiently rich system of axioms, propositions exist that have a meaning, which within the system itself cannot be proved nor refuted. Thank you. Thank you. Almost, but not quite. freedom from contradiction is our defect. Or else, a contradiction in her. Thank you. conceivable writer, including Münchhausen, and also you, is a subsystem of a sufficiently rich region of Bogland. And a subsystem of this subsystem is the hair on your head. Common lifting gear for reformists and liars. In any sufficiently rich system of any kind, and that includes the very bog here, propositions exist that have a meaning which within the system itself cannot be proved or can be refuted. A proposition for you to grasp and pull. Thank you. Hans-Werner Henzes Konzert Nummer 2 für Violine, Tonband, Stimmen und 33 Instrumentalisten mit Texten von Hans Magnus Enzensberger und in dieser englischen Aufnahme vom Juni 1973 mit Brandon Langbein, Alan Evans, Robert Bateman und der von Hans-Werner Henze dirigierten London Sinfonietta.